Herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast, Episode 3 war es, glaube ich. Ne? Hallihallo, Lars Pausen. Schön, dass wir uns wieder eingefunden haben. Danke, dass du da bist, Andreas Lingsch. Danke, dass du existierst. Ja, finde ich auch ganz. Ich bin momentan richtig zufrieden mit meiner Existenz. Kann ich wirklich mal so selbstgefällig daher sagen. Das freut mich wenigstens einer. Also, wir haben wieder von euch Fragen geschickt bekommen. Diesmal sogar sehr viele. Also, es freut uns, dass es so langsam durch die Decke, kann man sagen, das ist ein Erfolgspodcast. Also, es ist schon einer der erfolgreichsten in Deutschland, kann man mittlerweile sagen. Wir würden uns natürlich noch ein paar eloquentere Zuschauer wünschen und Zuhörer, die auch ein paar bessere Fragen formulieren. Aber wir mogeln uns da durch, muss man einfach so sagen. Genau, man kann sich seine Familie nicht aussuchen, ne? ihr habt Fragen eingeschickt mit Problemen, die euch belasten, und wir helfen dort, wo wir nicht können, und versuchen mit flotten Sprüchen unsere Unsicherheit und unsere soziale Phobie und unsere soziale Inkompetenz zu übertuschen. Genau. Und warum nicht einfach anfangen? Warum lange schnacken? Hey, lass loslegen. Die Leute warten seit Wochen auf Antworten. Eben. Wir können wirklich nicht alle Fragen leider vorlesen. Vielleicht kommen dann nächste Woche irgendwie noch ein paar dran. Also wartet mal ab. Ansonsten, sorry, waren einfach scheiß Fragen dann wahrscheinlich. Lieber Andreas, lieber Lars. Als überdurchschnittlich attraktive Frau wende ich mich vertrauensvoll an euch, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Warum fällt es Männern so oft schwer, attraktive Frauen anzusprechen, als die Durchschnitts-Julia von nebenan? Also schwerer, attraktive Frauen anzusprechen, als die Durchschnitts-Julia von nebenan. Das macht mich sehr traurig. Zwar bekomme ich vielleicht ein paar Komplimente mehr im Alltag als meine Freundinnen beim Ausgehen, fühle ich mich aber klar im Nachteil. Es kommt mir fast so vor, als fürchteten sich Männer von mir. Ist das tatsächlich so? So muss ich immer wieder mit ansehen, wie meine schwabbeligen Freundinnen sich vor Avancen kaum retten können. Ich hingegen muss mich allein betrinken und fange sogar schon damit an, an meiner Selbstwahrnehmung zu zweifeln. So werde ich sicher nie jemanden kennenlernen. Hilfe, mit besten Grüßen. Was haben wir für ein Motto heute eigentlich? Einfach irgendwelche Fake-Namen, oder? Ja. Haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. ist eine Frau, also Lydia Ladalia. Okay. Ja, das alte Problem, dass fette Frauen wirklich jeden haben können. Ne? Endlich wird es mal wieder angesprochen, was man da so an Samstagabenden mit Männern im Arm weglaufen sieht. Wo man denkt, wie ist die überhaupt hier in den Club reingekommen? Also nicht wegen Dresscode, sondern weil die Tür da doch relativ schmal war. Ja. Guck mal, da geht ja schon der Ton an. Erzähl weiter, ja. Muss da einmal die Boxen, glaube ich, runterdrehen. Finde ich aber gut, dass inzwischen einzelne Gags musikalisch untermalt werden. Man vielleicht gar nicht gehört, hier im Raum ging gerade Musik an. Also, da wundert man sich schon oft. Und ja, es ist natürlich ein klassisches Problem, was gerade ich als maximal durchschnittlich attraktiver Mann natürlich habe, dass man sich also ich meine, die richtig hübschen Frauen, die kriege ich erst jetzt, seitdem ich 3000 Follower habe. Genügend Geld, um Puff zu bezahlen. Da kriege ich natürlich Da folge ich so einer Angelina Heger bei Instagram, der followt die mir natürlich sofort zurück. Privatnachricht und so, ist natürlich alles klar. Ist das? Du fragst sie, wer das ist. Ja, richtig. Nein, also das ist natürlich schon ein Problem, finde ich, dass man selbst ja seinen Status einschätzen muss und man als Mann zwar schon eher versucht, also eine Klasse nach oben zu daten, und als Frau eigentlich eine Klasse nach unten datet von der Optik. Das ist einfach mal eine These, die ich hier in den Raum stelle. Auch finde ich gewagt. Das ist ja, nee, da gibt es auch so einen Ausdruck, ne? Wer in der Beziehung ist, der halt nach unten gegangen ist, nach oben. Es gab irgendeinen Ausdruck dafür, aber egal. Ja. Also die Frage, ist es überhaupt so? Also wenn du Frauen anmachst, würdest du dann theoretisch, also ich kenne dich ja, du alter Kanasavo, machst du eher die Hübschen oder eher Frauen an, bei denen du sagst, da kannst du auch landen? Naja, ich mache zum Beispiel natürlich erstmal die kleineren Frauen an. Ja. Ich mache natürlich nur Frauen an. Die großen Frauen, die ich nicht verstehe, die zu hoch sind. Genau, da ist meine Stimme zu hoch gepitcht für in dieser kleinen Welt, in der ich lebe. Deswegen, das ist zum Beispiel eher ein Problem für mich. Wenn die dann klein sind, dann können sie richtig schön fett sein. Das ist mir dann egal. Aber die musst du erstmal so klein kriegen, doch. Wenn die zu hohe Schuhe anhaben, dann bist du mit, was bin ich, 1,70, 1,72? Mhm. Dann bist du schnell irgendwie richtig weit unten. Und dann musst du richtig unten graben. Und dann zu viel darfst du ja nicht abschneiden. Dann, das fällt ja dann ja, irgendwann auf, wenn so ein Stück Wade fehlt. Ja, und dann tanzt du und kommst so zwischen den Beinen hoch und so. Das ist immer ein schlechter Weg, erstmal Hallo zu sagen. Wir sind so eine Pole-Dance-Stange. Tanzt um die Beine deiner Freundin. Ich lerne zum Beispiel ganz wenige Frauen in Clubs oder so kennen. Das ist sowieso nicht meine Spielwiese. Eher in Bars, A, weil dann alle sitzen und ungefähr gleich groß sind. Und B, weil ich natürlich eher ein Laberkopf bin, als jemand, der mit Optik punktet. Deswegen würde ich dich wahrscheinlich auch nicht ansprechen, liebe Lydia. Lydia, hast du gut gemerkt. Aber deine fette Freundin, oh, würde ich schon gerne mal mitnehmen, klar. Mit deiner fetten Freundin habe ich wahrscheinlich schon geschlafen. es ist tatsächlich so, ich bin auch nicht so der in Clubs Frauenanmacher, um nicht zu sagen, das bin ich überhaupt nicht. Das kann ich einfach nicht. Aber ich habe Freunde, die das können und dann gehe ich mit auf Pirsch. Und dann macht es ja auch irgendwo Spaß. Aber da sehe ich natürlich auch so, wenn da eine Frau ist, die mir wirklich gut gefällt, dann spreche ich die auch sehr ungern an. Ich habe eine kleine Anekdote, wir mal aus dem Urlaub. Da haben wir auch Frauen angemacht, mein bester Kumpel und ich. Haben wir eben angesprochen, ne? Und da war auch eine wirklich im Club, die war so wunderhübsch. Die war so wunderhübsch. Wir haben beide so gedacht, Alter, ist die hübsch. Mhm. Und die hätte ich mich im Leben nicht getraut anzumachen. Und mein Kumpel hat es auch natürlich gemacht. Und hat so eine Gruppe von Mädchen eben angemacht, in der diese Person auch stand. Ja. Und die ist dann aber relativ schnell, hat sich aus dieser Unterhaltung entfernt. Und dann war für mich schon so, okay, alles klar, der Rest interessiert mich auch gar nicht. Ja. Und kam dann aber irgendwann zu mir und wollte Feuer haben. Und habe ich ihr Feuer gegeben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja. Und letztendlich haben wir es ja kennengelernt und so weiter. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann quasi bekommen, was ich wollte, ohne dass ich es angemacht habe. Und wir haben uns dann hinterher darüber unterhalten, dass sie es halt gar nicht gut findet, angemacht zu werden. Und deswegen fand sie mich in dem Moment auch sympathischer als meinen Kumpel, weil der ja quasi der Anmacher war und ich nur der Dackel, der hinterhergerannt ist. Ja, aber hätte er das nicht gemacht, wäre sie nicht aus der Gruppe weg, wäre sie nicht alleine gestanden. Ja, ich bin ihm dankbar. Ja, eben. Also man braucht in so einer Männergruppe solche Leute, die das machen. Deswegen eigentlich muss man deinem Freund danken. Also es gibt auch, es ist eine dünne Linie, weil manchmal ist es auch mega nervig, wenn du so Leute hast, die so krampfhaft wen kennenlernen wollen. Ja, bei uns ist es nicht so, ja. Ja, aber manchmal gibt es das auch. Es gibt so Leute, die so krampfhaft in diesen Wingman-Dings ja, das ist ganz furchtbar. Vor allem, wenn du es selbst nicht willst. Ja, genau. Und dann ist es andererseits, wenn man das natürlich will, ist es cool, wenn man so jemanden hat, der da weniger Hemmungen hat, um erstmal in so eine Gruppe reinzukommen, halbwegs natürlich. Mhm. Was dann passiert, weiß ich auch nicht. Aber naja, es gibt ja so viele Taktiken und Gesprächsstrategien und bla bla bla und sprich sie nicht direkt an oder grab her right in the pussy. Ja, genau. Und werd Präsident oder rede gar nicht mit ihr und gib ihr das Gefühl, sie wird dadurch, fühlt sich dann vernachlässigt und ja, will Bullshit, unbedingt ins Gespräch. Also ein Bullshit. Am Ende ist es so, ihr lernt die Leute irgendwie bei Tinder kennen und gut ist. ja, das stimmt. Das ist doch Bullshit an. Der Rest ist doch auch Bullshit. Für dich, Lydia. Geh auf Tinder, da wirst du richtig viel angemacht, sozusagen. Du kannst ja die Boys raussuchen, die du gerne hättest. Swipest du einfach nach Right, dann kriegst du wahrscheinlich eine Antwort und dann kannst du dir die raussuchen, mit denen du dich gerne treffen möchtest. Und dann wirst du wahrscheinlich im Keller zerstückelt von dem nächstbesten Psychopathen. Ganz kurz nochmal zum Wingman. Können wir bitte mal als Regel festhalten, wenn dein Kumpel keinen Wingman braucht, dann bist du kein Wingman, wenn du es machst, dann bist du ein Arschloch. Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ein nerviges Arschloch. Ein nerviges Arschloch, sei denn, der Abend geht gut aus, dann ist es der beste Typ der Welt. Ja, stimmt. Ja, also ich meine, das ist natürlich wirklich ein First-World-Problem. Ich finde das... Ja gut, wir besprechen ja nur First-World-Problems. Wir unterhalten uns jetzt nicht über den Nestle-Wasserknappheitsskandal. Ja gut, also zum Beispiel in Afrika kann man ja gar nicht unterscheiden, ob die Frau hübsch ist oder nicht. Also da sieht man ja nichts, sie sind ja alle schwarz. Also was will man, was da hübsch, was nicht. Ja, man gut, weiß dann, auch nicht so genau, ob sie schon seit 200 Jahren tot ist und ein Skelett ist oder nicht. Ja, also klar, wenn natürlich hier so einen riesen Teller in der Lippe hast oder so, dann kann man schon sagen, das ist nicht schön. Aber es geht, ist ja auch, Schönheitsideale sind ja unterschiedlich. Aber also, pass auf, du kannst mir natürlich gerne auch privat schreiben, Lydia. Ich melde mich dann auf jeden Fall bei dir. Ich finde, es ist natürlich schon so, dass man, wenn man selbst seinen Status irgendwie einordnet, also ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht die mega hübschesten Frauen ansprechen, einfach aus Abwägung, wie hoch die Erfolgsquote ist. Then again, das machen halt viele und dadurch werden diese Frauen nicht so oft angesprochen. Und man darf nicht von nicht verpassen, ich weiß nicht, was ich sagen will, aber man darf nicht vernachlässigen, dass viele Männer auf schwabbelige Frauen stehen. Das ist natürlich irgendwie so das bekannte Schönheitsideal, dass du quasi die Schönere bist, wenn du ein attraktives Mädchen bist. Aber vielleicht sind deine schwabbeligen, fetten, adipösen Freundinnen, Quarktaschenfreundin, vielleicht sind die für manche Männer hübscher. Nein. Das ist, ich glaube, man doch, ich glaube schon, dass viele Männer auch auf Fette stehen. Nein, ich glaube, das ist nur selbst eingeredet, dass man sagt, ich bevor ich gar keine habe, nehme ich lieber sowas. Niemand sowas würde. Naja, da kann man sich wenigstens noch irgendwie was draus formen und wenn man die Hälfte irgendwie mit der Bettdecke abdeckt, dann bleiben ja vielleicht nur noch 80 Kilo übrig oder so. Niemand würde freiwillig sagen wollen. Übrigens, das finde ich ja auch, ich bin ein großer Hip-Hop-Musik-Fan und ich finde echt auch Frauen mit Kurven richtig toll und so. Aber wenn so diese extrem mega Ärsche sind oder so, also irgendwann hört es auch auf. Und irgendwann ist es auch einfach nur fett. Übrigens auch, wenn du im Internet irgendwie eine Frau schreibt, irgendwie, sie hat ein, weiß nicht, ein bisschen mehr auf die Hüften oder kein Skelett oder mollig, ist alles fett. Die sind alle richtig fett und sollten ganz dringend eine Diät machen, weil sie höchstwahrscheinlich die nächsten 30 Jahre sterben werden. Das sind alles Rubens-Damen. nee, überhaupt nicht. Scheiß drauf. Ja, sehe ich ganz genauso. Oder wenn irgendwie so ein Spruch steht, irgendwie scheiß mal auf 90, 60, 90, echte Frauen haben Kurven. Ja, ihr seid einfach fett. Genau. Was nicht schlecht ist, es ist nur ungesund. Es ist ungesund. Es gibt natürlich Frauen, die wirklich normal sind, also auch ein bisschen Kurven haben, ein bisschen was auf den Hüften haben, die würden sowas nicht schreiben. Darum geht es jetzt eher nur. Die Leute, die schreiben, guck dich mal an, du bist ein Skelett, die sind meist selbst bisschen adipös. Adipös, ja. Aber man darf auch nicht, das finde ich auch einen interessanten Punkt, den ich gestern in einem Pete Holmes Podcast gehört habe, der meinte, dass es gibt einen Unterschied zwischen Fett und Movie Fat. Also wenn in einem Film eine Frau eine Dicke darstellen soll, dann ist es schon wesentlich schneller fett als eigentlich in der Gesellschaft. Und im Film fällt es sofort auf. Also wenn du eine siehst, eine Schauspielerin, die so ein bisschen mehr auf den Rippen hat, dann weißt du, dass die im Film eine Fette spielen soll. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, oh, ich habe zugenommen. Oder oh, du magst ja wohl doch ein bisschen die Dickere. Und das ist echt krass. Das habe ich mir dann auch nochmal gedacht, wie schnell man dann eine Frau als fett einstuft oder als moppelig einstuft, die man eigentlich im normalen Leben, die überhaupt nicht fett ist. Absolut. Also halt einfach ein bisschen mehr Speck oder halt nicht super schlank. Das fand ich ganz interessant, dieses Filmfett. Also unsere Gesellschaft ist auch krank, was Fett angeht. Ja, natürlich. Also gerade wenn du irgendwie die ganzen Models und so siehst und es wird ja auch so geprägt, dass schlanke Frauen sind ja oft auch schlank und haben wirklich so null Kurven und gelten dann aber als schlank irgendwie. Also auch so eine Jennifer Aniston oder so, die hat ja null Kurven. Also ich finde schon, dass man dann oft auch so Plus-Size-Models, da guckst du und denkst so, hey, die ist doch normal. Außer die richtig fett sind. Ne? Die, ja, die richtig schön. Aber so normalerweise auch Models sind ja einfach auch oft, bis auf wenige Ausnahmen, mega dünn einfach nur. Aber was ich dazu sagen will, das finde ich nämlich auch krass, wie alle sofort irgendwie auf die Barrikaden gehen, wenn man mal was gegen Plus-Size oder gegen dicke Models sagt. Aber schön schlanke, dünne Models beleidigen ist voll okay. Das sind ja ganz furchtbare Skelette und so, die hungern sich darunter. Ja. Es gibt auch Frauen, die einfach viel oder normal essen und trotzdem mega schlank sind. Also das ist genauso Fat-Shaming, genauso wie Dünn-Shaming. Just, you know, be yourself in your weight, you know? Ja, was können wir denn jetzt, geh auf Tinder, haben wir doch schon gesagt. Lydia, ja, auf Tinder gehen. Und sprich doch selbst mal die Männer an, was soll denn der Quatsch immer? So, du bist wunderhübsch, genau, jeder würde mit dir reden. So, darauf wollte ich doch hinaus, dass es immer noch 2017 diese Sache ist, irgendwie, ach ja, ich habe ja gestern irgendwie einen gesehen, den fand ich echt ganz süß, aber hat mich halt nicht angesprochen. Also, dass wir da immer noch nicht hingekommen sind. Das fände auch jeder Typ, findet das cool, wenn er angesprochen wird von der Frau. Absolut. Also niemand würde da sagen, hä, was ist das denn? Ja. Wieso bist du denn jetzt? Ich kann es auch verstehen. Dann kann ja trotzdem der Typ irgendwie noch in diesen Eroberungsmodus gehen oder so. Und dann weiß ich nicht, das ist doch viel einfacher als irgendwie so ein, na, ich habe ihn jetzt aber zweimal angeguckt. Ja, weiß ich doch nicht. Hast du jetzt an mir vorbeigeguckt? Ja, ja. Guckst du, weil ich so hässlich aussehe, dass du nochmal hingucken musst, weil du es gar nicht glauben konntest beim ersten Mal? Wie hässlich ist und klein. Ist das wirklich eine Nase? Ja, genau. Was ist, der ist doch Jude. Was macht der hier im Club? Ja, ich kenne auch diese Blicke. Ist das eine Brille oder will er nur was von seinem hässlichen Gesicht verstecken? Was ist das für eine Frisur? Weiß ich nicht, oder sollte das heißen, auch der ist ja ganz niedlich. Meistens heißt es natürlich Ersteres, aber trotzdem könnte ja sein. Also ergreift die Initiative. Oh, da habe ich auch noch eine gute Geschichte. Oh, ja, okay. Da waren wir so 15. Ein guter Freund von mir und ich waren in Karlsruhe, haben uns auf die Stadt, auf eine Bank gesetzt in der Stadt. Okay, bis jetzt noch nicht so witzig, aber vermutlich. Okay. Nein, das ist auch gar nicht so lustig. Ich bin nur gerade fast am Ersticken, weil ich ein Stück Käse im Mund habe. Da saßen wir dann, haben so, es war eher 13, 14 waren wir. Mhm. Und haben so auf der anderen Straßenseite auch zwei Girls sitzen sehen auf der Bank. Dann haben wir die mal so angeschaut und dann haben die irgendwann so zurückgeschaut. Und dann haben wir noch gesagt, ey, die stehen auf jeden Fall auf uns und so. Und dann sind die aufgestanden und zu uns gegangen. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, geil, jetzt sprechen die jetzt an. Und dann haben die gesagt, wenn ihr weiterhin so glotzt, dann hau ich euch einer rein. Scheiße. Scheiß Mädelsgangs. Dann hauen wir dir euer Eis ins Gesicht oder so, hat die gesagt. Oh Gott. Und das ist so geil, dass Männer immer denken, die steht auf einen und so, die stehen auf uns und so, und dann kommen die vorbei und wollen uns hauen. Aber muss ich doch dann umso besser angefühlt haben, sie durchzuvögeln, oder? Oh, ja, ich war schon so kalt dann beim Sex. Tot war die. Das ja, ist das was anderes. Das war so. Ach so, das war der Gag, ja, sorry. Ja. Also. Nee, warte, ganz kurz. Eins, ja, wollte ich noch sagen. Was du natürlich auch machen kannst, du kannst sie natürlich auch schön hässlich machen, ne? Also die Haare ein bisschen verwuseln, schön hässlich schminken. Da ist ja immer noch was zu machen. Also so wie du aussiehst, das ist ja nicht das Endergebnis. Man kann mit Make-up so viel machen. Ja. Also du könntest wirklich als maximale Dorfschönheit durchgehen, wenn du Glück hast. Ja, also da kann man immer noch was machen. Ja. Zieh dir scheiß Klamotten an und dann kannst du froh sein. Also dann werden die Männer kommen, sag ich dir jetzt ja, schon. Geh mal schön bei Primark, einfach ein Wochenende bei Primark einkaufen. Primark. Ja. Primark oder Primark? Primark. Ich weiß nicht, du meinst Prima das eine und das andere ist Primark. Ja. Okay, Primark. Also. Das hast du Primark gesagt, ja. Alright. Weiter. Ich? Okay, ja. Warte mal. Du ich bist jetzt überhaupt nicht vorbereitet gewesen, nee, ne? Doch, also, dass mal, wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen, ist dir noch gar nicht aufgefallen, ne? So, oh, da sind wir. Ich habe jetzt hier wieder eine Frau tatsächlich, ne? Wollen wir das machen? Ja, ja klar, es ist heute, ne? Frauentag. Lieber Andreas, lieber Lars, würde gerne folgende Situation von euch beurteilen lassen. Gestern Abend war ich mit meiner besten Freundin auf einem Konzert. Anschließend waren wir in der Bar direkt nebenan. Sitzen an der Theke, kommt so ein Fettsack, entschuldigt bitte, dass ich keine netten Worte für diese Person habe, rein, setzt sich halb auf den Barhocker meiner Freundin. Freundin beschwert sich, interessiert ihn nicht. Das geht mehrmals so. Mische mich irgendwann ein. Er beleidigt uns beide aufs Übelste. Beschimpft uns beide übertrieben, wie hässlich wir doch wären. Kurze Anmerkung, wir sind alle beide einigermaßen ansehnlich. Er dagegen schiebt einen Kessel vor sich her, dessen Gewicht vermutlich allein mindestens die Hälfte meines Körpergewichts beträgt. Hinter der Theke passiert in der Zwischenzeit nichts. Man schaut allerhöchstens beschämt weg oder tut so, als hätte man nichts mitbekommen. Nach mehrmaligem Herbeiwinken erbarmt sich irgendwann jemand und tut so, als würde er etwas unternehmen. Es passiert natürlich nichts. Der Scheißtyp fliegt nicht raus, beziehungsweise darf sich immer wieder zu uns an die Theke stellen. Nach weiterem Hin und Her und mehrmals rausgebeten worden sein, geht er dann von selbst. Aber mit dem Hinweis, dass er zwei Kinder hätte, Glückwunsch, und dass wir uns ja auch noch machen würden. Ja, also, grundsätzlich, warum muss ich mir so eine Scheiße als Frau immer und immer wieder bieten lassen? Was sagt ihr dazu? Liebe Grüße, Andreas Mama. Andreas Mama. Oh. Ja. Süß. Wie heißt sie? Lydia. Lydia. Okay, Andreas Mama. Ja, ist ein klassisches so Abendproblem, das man nicht haben will. Irgendwie, man will eine gute Zeit haben, geht raus, will schön in den Puff gehen oder so und muss sich dann mit irgendeinem so Fettzeug rumschlagen. Oder irgendwie grundsätzlich irgendwie Stress an einem Abend brauche ich zum Beispiel persönlich gar nicht. Ich frage mich so ein bisschen die Frage zum Schluss, die sie stellt, ob das Frauen sich immer gefallen lassen müssen und das immer wieder passiert. Ist das denn so, liebe Frauen? Also kriegt ihr so oft von irgendwie einem Fettsack gesagt, dass ihr hässlich seid? Also ich glaube, es geht ja auch um die Belästigung an sich und dieses ganze Abend ruinieren. Also das habe ich schon oft gemacht, eine Frau richtig den Abend ruiniert. Ne? Also die wollen einfach nur einen entspannten Abend haben. Und dann kommt so ein dünner, schlaksiger Typ und versaut dir einfach so den Abend. Das, finde ich, ist ein Problem, was Frauen ja doch schon sehr oft haben. Dass sie bedrängt werden, dass sie belästigt werden. Chloroform. Dass sie wirklich, ja, also was mich hier natürlich wundert, da muss da irgendwie ja auch eine Security in der Bar eingreifen oder irgendwas. Irgendjemand, gut, Security in der Bar gibt es natürlich nicht so oft. Das muss dann, da muss aber das Personal einschreiten. Und die beiden Mädels da rausschmeißen, damit der Fettsack da in Ruhe weiter trinken kann. Was soll das denn? Kann ja, macht besseren Umsatz auf jeden Echt, Fall. Ey, der hat zwei Kinder, der Mann. Lass den mal in Ruhe. Das ist sein einziger Abend in einem Jahr, wo er nochmal was machen kann. Ja, das ist. Ich hatte vor kurzem auch wieder so eine Situation, da war auch ein Fettsack, es war wahrscheinlich der gleiche Typ. Es geht nur um fette Menschen in unserem Podcast, ja, das kann grade, nicht sein. Gerade noch so appelliert, Fettshaming zu lassen und jetzt ganze Zeit Fettsack, fettet Fettsau. Oh gut, das ist halt Gagreflex-Podcast, kommt damit klar oder sterbt. Gagrefett. Gagrefett-Podcast. Da bin ich draußen vor der Thai-Oase gestanden und dann kam so ein Typ her, ich hatte mich gerade unterhalten mit einer Freundin und dann kam so ein fetter Typ her. Und hat so gemeint, er müsste sich jetzt, also er war sturzbetrunken und meinte irgendwie, er müsste jetzt hier, also wir sind gut befreundet und könnten uns jetzt zusammen unterhalten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weil er wirklich gestunken hat und auch genervt hat, er soll sich doch bitte verpissen. Und ist dann immer so wieder hergekommen und ist dann auch so ganz nah an einem rangegangen, weißt du, wenn so ein fetter, besoffener Typ ganz nah an dich rangeht. Du, da klappt mir aber hier, der Zahnstocher klappt mir da einem. Dann sagt man eigentlich, sorry Jan Fedder, jetzt ist genug. Ja? Wir fanden dich alle damals cool, aber jetzt reicht's langsam. Ja. Sagt mir nichts. Okay. Und da hat er so einen Kussmund immer gemacht, weißt du, so, küss mich, so zu mir und zu meiner Freundin. Und immer so ganz nah ran, ins Gesicht. Also, und da habe ich wirklich irgendwann gesagt, ey, wir sind doch echt freundlich zu dir, oder? Ey, schönen Abend noch und so, wir haben jetzt darauf keine Lust und so, weil ich ja echt mittlerweile keinen Bock auf Stress habe und so. Und das ist immer total höflich. Und er so, ja, das stimmt, das ist ja wirklich sehr höflich. Küss mich. Ich sage, nee, ich will jetzt nichts mit dir zu tun haben. Ja, ich bleibe aber trotzdem hier. Da habe ich gesagt, okay, wollen wir jetzt irgendwie Stress haben oder so? Kannst du mal jetzt bitte dich einfach verpissen und so? Und da musste ich echt gehen, also bin ich gegangen. Und hast die Freundin zurückgelassen dann wahrscheinlich, ne? Ja, bei klar, ihm. Die hatten Sex. Vor meinen Augen. Ich habe dafür gezahlt. Sehr viel Geld. Nee, also das war so auch wieder so eine Stresssituation. Habe ich gar keinen. Es gibt einfach Leute, die haben so Bock auf Stress, anderen Leuten eine schlechte Zeit zu machen. Tut denen gut, glaube ich. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass es wirklich so Leute gibt, die sich nur daran bereichern, sich über andere lustig zu machen. Oder über deren Probleme wahrscheinlich noch zu amüsieren. Was soll das denn? Ernsthafte Probleme lachen, ey. Naja. Das kannst du nicht bringen. Also, jetzt mal ernsthaft, ja. Was sollte sie denn in dieser Situation machen? Sie hat es ja erstmal richtig versucht, indem sie ihn dumm angemacht hat, nachdem er die beiden dumm angemacht hat. Ja, er beleidigt die beiden aufs Übelste. Beschimpft uns beide übertrieben, wie hässlich wir doch wären. Also ich glaube, erstens finde ich es sehr lustig, dass sie dann in Klammern auch dazu geschrieben hat, wir sind wirklich nicht hässlich. Ja. Das ist schon klar, wenn dich irgend so ein Dödel anmacht, also dass es nicht die Wahrheit ist, was er sagt. Genau, also hinter der Theke greift natürlich wieder keiner ein. Ne? Dem einfach sagen, ich würde denen winken, ey Leute, wir werden hier belästigt, der hat meinen Stuhl geklaut, kann dir das bitte regeln. Dann ist der Barkeeper, auch wenn er gerade keinen Bock hat, dazu genötigt, irgendwie muss es eben sagen. Und dann gibt es halt entweder Stress oder der geht oder ihr werdet halt geschlagen von dem Fetten. Ja, oder einfach irgendwie noch, also wirklich, ja, na gut, das ist ja schon das klassische Aufmerksamkeit erregen. T-Shirt hoch, irgendwie riecht, dann hast du richtig viele Augen auf einmal auf dir. Halt, also, stopp, ich fühle mich immer. Mein Niveau, dein Niveau. Ist das eigentlich ein echter Song gewesen? Mhm. Ja? Hallo, Abstand. Ja, das bringt man irgendwie so kleinen Kindern bei. Ach, echt? Ich dachte, das hat er damals erfunden. Nein. Ach, gucke an, das ist ein echter Song? Ja, ich kannte den auch nicht, ich hab den auch von Florentin. Ach, okay. Den Anti-Mobbing-Song zum Beispiel, also Brüste raus. irgendwie mit der Freundin rummachen. Also ihn wirklich verwirren und ablenken vom Ziel. Ich finde auch ganz witzig, diese Info nach weiterem Hin und Her und mehrmals rausgebeten worden sein, geht er dann von selbst, aber mit dem Hinweis, dass er zwei Kinder hätte und dass wir uns ja auch noch machen würden. Also das verstehe ich auch wieso überhaupt nicht. Wieso ist er denn dann gegangen und hat noch so, übrigens, ich habe übrigens zwei Kinder, also in welchem Zusammenhang ist das dann gefallen? Und was sollte das dann noch bewirken? Das sind so random Infos, die einfach überhaupt, so der war einfach besoffen. Das ist so, ja, man wird rausgeschmissen. Übrigens, ich habe zwei Kinder. Okay. Übrigens, meine Gitarre zu Hause ist kaputt. Ja, okay. Ja, er wollte damit halt sagen, ja, ich bin jetzt kein Besäufer oder so, ich habe Familie und so und du schmeißt mich hier raus, bla, bla, das liest du aus, ach so, das liest du aus dieser Zeile raus. Ja, mich hat auch schon mal so ein Typ, auch wieder irgendwelche Geschichten, in Berlin stand ich schön, Curry 36, habe Currywurst gegessen, stand am Tisch, kam so ein Riesentyp her, so ein richtiger, so ein, wie so ein Gnom, so ein Troll. Nee, Gnomen sind klein, ne? Troll. Gnomen sind klein, so ein Troll, ja. So ein Troll kam da dann zu mir und hat so gesagt, geh, verpiss dich mal. Und so habe ich gesagt, nö, ich esse doch hier. Und dann hat er sich irgendwie so provoziert gefühlt und hat gesagt, zeig mir mal deine Hand. Zeig mir mal deine Hand her. Hier, du hast keine Schwielen an den Händen. Du hast keine Schwielen, du hast noch nie richtig gearbeitet, hat er gesagt. Also ein Bauarbeiter war. Oh, du hast noch nie richtig gearbeitet, du hast keine Schwielen an den Händen. Da musste ich meine Hände zeigen, um zu zeigen, dass ich keine Schwielen an den Händen, höchstens vom Masturbieren ein paar Schwielen habe. Ja, aber vom Akzent her klingt ja auch so, als wäre er aus einem Schwielenland nach Deutschland gekommen, ja. Der hat mir sehr gut gefallen. Schön, danke. Danke dir. Wollen wir das als Abschluss sehen für die Geschichte? Ja. Oder hast du noch eine Bulli-Geschichte? Naja, ich fühle mich irgendwie, ich habe so das Gefühl, wir haben ihr noch nicht so richtig geholfen, aber... Ja, wieso wir helfen? Wieso sollst du Polizei gehen und sofort anzeigen? Das ist eine schwere Körperverletzung. Ich weiß nicht, Mann. Ja, nee, also am Ende, vielleicht sollte man sich nochmal treffen mit ihm. Auf dem Kaffee, nochmal eine Aussprache suchen. War so völlig unnötig. Ihn einfach zu Tode quatschen. Ja. Nochmal treffen. Ja. Dann sagen, wollen wir uns, für mich ist das noch nicht beendet, nochmal treffen. Also ihn wirklich auch mal in den Suizid reintreiben. Vielleicht seine Kinder stalken, seine Kinder entführen, damit so spielen. Ich wollte gerade sagen, und wenn du jetzt nicht weißt, wie der heißt, ist es ja ganz schnell rauszufinden. Du hast ja viele Infos von ihm. Gibt's einfach bei Google einen Mann mit zwei Kindern und so. Und dann wird er relativ schnell gefunden. Ja. Ja. Komm, aber bist du eigentlich, Andreas, schon mal in eine Stresssituation irgendwie am Abend geraten, außer jetzt letztes Wochenende an deinem Geburtstag, nachdem dich dein Mitbewohner aus dem Haus geschmissen hat, wurde nämlich sein Mietvertrag gekündigt. Wie lustig ist das denn? Geburtstag gefeiert und dann hat er nachts seinen Mitbewohner so angepöbelt, dass der, man muss dazu sagen, der ist 50, ihn dann am nächsten Tag rausgeschmissen hat. Ja, angepöbelt. Ich habe gesagt, sorry, es ist 2 Uhr, ich schicke jetzt nicht die Leute nach Hause, sondern wir feiern meinen Geburtstag. Dann hatte ich nächsten Morgen auf dem Küchenschrank die Kündigung zu liegen. Also ich bin erstaunlich selten in so Stresssituationen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist so wie, wenn man, also ich meine, mich irgendwie verprügeln ist halt, weiß ich nicht, wenn du beim Pokern irgendwie so die letzte Hand nochmal gewinnst, so weißt du, und du weißt aber, okay, nächste Runde bin ich eh all in, also du hast zwar... Nominell hast du gewonnen, aber du kriegst keinen Prestige davon. Ich laber mich halt immer manchmal in stressige Situationen rein, weil ich natürlich gerne provoziere. Aber ich erstaunlich wenig. Also das merkt man mir, glaube ich, an. Ich hätte viel häufiger mal eines auf die Fresse bekommen müssen, glaube ich. Ja, definitiv, ja. Oh, das kann ich sowas von unterschreiben. Du bist ein riesen Arschloch. In jungen Jahren. Das ist aber nicht so oft passiert, deswegen sitze ich jetzt hier und weiß nicht wohin. Okay, komm, wir haben noch ganz viele Fragen. Ja, hau raus. Die nächste Frage wieder von einer Frau, und zwar von Mathilda, sag ich jetzt mal. Mathilda. Sag mal, haben wir eine Girlband heute am Start? Ja, wir haben eine Girlband am Start. Und was noch dazu kommt, was uns sehr überrascht hat, wir sprechen hier von einer 15-jährigen Frau. Also ein 15-jähriger. Ja, wir hatten gesagt, keine Ex-Freundinnen von mir. Von wegen Ex, ey. Trefft euch doch immer noch täglich. Dass ich weiblich und erst 15 Jahre alt bin, Moment, ich muss kurz gucken. Nicht Zielgruppe, so genau. So. Nicht Zielgruppe, na klar. Unsere Zielgruppe fängt ab 12 an. Ja, es geht nicht sexuell, es geht jetzt hier um Podcast. Ja. Also, nun zu meinem Problem. Aktuell mache ich einen Schüleraustausch und bin im Rahmen dessen für einige Monate in Frankreich. Jedoch bin ich der unsozialste Mensch der Welt. Das ist mein Problem. Ich bin relativ schüchtern und fühle mich recht unwohl, denn irgendwie passe ich nicht wirklich in das Umfeld hier. Schon allein vom Äußerlichen her falle ich auf, da ich relativ groß bin, was in Deutschland nie wirklich ein Problem war. Doch hier fühle ich mich wie Godzilla auf Umwegen. Oh, eine Handballerin. Ja. Außerdem fühle ich mich den Leuten hier überlegen. Die Sachen in der Schule hatte ich schon und kann mich als super intelligent ausgeben. Und ich habe das Gefühl, anders als die meisten hier, schlank und ohne Damenbärtchen durch die Weltgeschichte wandern zu dürfen. Alter, es sind ja nur hässliche Frauen hier neben unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Zwischenfazit, ich fühle mich attraktiver, reifer, intelligenter als meine Austauschschülerinnen und ihr Freundeskreis. Irgendwie sind die Menschen in meinem Alter, ist auch lustig, wenn es die gleiche wäre wie vorhin. Schickt jetzt einfach zwei Fragen. meinem Umfeld aus dem mondänen Sachsen-Anhalt kommt sie ein wenig hinterher und relativ kindlich. Wobei da ich doch auch sehr wenige Frauen aus Sachsen-Anhalt ohne Damenbart gesehen habe. Das stimmt. Ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Wenn ich meinen Humor auspacke, wirkt es zum einen komisch, da ich mich verschlossen und unabsichtlich vielleicht sogar arrogant präsentiert habe und in dieser Rolle feststecke. Zum anderen funktionieren meine zugegeben schlechten Witze auf Französisch oft nicht oder werden sogar nicht einmal als solche wahrgenommen. Irgendwie spricht man kaum mit mir und die meisten interessieren sich kein bisschen für meine Existenz, weshalb ich mich stark zurückgezogen habe. Am besten formuliere ich meine Frage nochmal kurz und knapp. Wie komme ich am besten aus einer festgefahrenen Rolle heraus, ohne mich entblößen und oder verstellen zu müssen? Wie werde ich am besten lockerer im täglichen Umgang? Wie stehe ich am besten diese Zeit durch? Kommt noch ein bisschen was, aber schöne Frankreich Grüße, schönen Tag ist sie, ne? In Frankreich. Genau. Wundert mich, weil ich eigentlich ein Bild habe von französischen Frauen, dass sie eigentlich oft sehr attraktiv sind. Die haben aber wirklich alle einen Damenbart, ja. Und tragen auch alle selbstgestrickte Klamotten und sowas. Ich sag ja, dass sie wirklich sehr attraktiv sind. nein, also das, was ich so kennenlernen durfte in meiner kurzen Zeit im Gefängnis in Paris. Anwärterinnen mit Damenbart, nein. Auf diversen International Gangbang Partys war eigentlich so immer ganz nett. Deswegen wundert mich das, weil ich eigentlich Französinnen sind eigentlich immer ganz niedlich. Okay, scheint wohl nicht der Fall zu sein, aber es hängt auch natürlich ab. Ich hatte sie geschrieben, wo in Frankreich? Nee, in Frankreich. In Frankreich. Danke nochmal für die Spezifizierung. Wenn man natürlich da irgendwie in so einer Region ist, die eigentlich eher für, weiß ich nicht, für ihre Bolognese-Hengste berühmt ist. Ja, ich kenne mich auch, sie haben mit Tamanken gearbeitet, für ihre weißen Pferde berühmt ist, dann sind natürlich auch die Menschen ähnlich geraten. Dann kann das natürlich sehr schnell sein, dass man da in irgendeinem Dorf hängt, in irgendeiner Provinz hängt, wo die Frauen nicht das hergeben, was Webseiten einem versprechen. Aber sie hat natürlich ein Problem, sie scheint eine extrem große Frau zu sein. Also das ist ihr einziges Problem. Du bist einfach zu groß. Werd ein bisschen kleiner und dann haben wir schon alle Probleme gelöst. So nämlich. Sie scheint eine Handballerin zu sein. Breite Schultern. Hör auf, Handball zu spielen. Hör auf, Handball zu spielen. Lass es. Hör auf, den Schwimmkurs noch weiter. Man wird auch immer größer. Wenn man Basketball spielt, wird man von Tag zu Tag größer. Genau so ist es. Nein, aber also das ist natürlich erstmal, finde ich, das super mutig, in dem Alter sowas zu machen. Ich habe mich das damals nie getraut, wirklich mit 15 so einen Schüleraustausch zu machen, wo man wirklich in einem fremden Land ist. Es ist auch nicht England oder so, wo man Englisch ja dann schon relativ lange hat. Also es ist eine große Sprachbarriere. Es ist sozial schwierig, weil man natürlich auch in so einem Alter ist, also mit Anfang 20 oder so, weiß man natürlich auch eher, wie man sich fühlt, wenn jemand neu in ein Land kommt und so weiter. Dann steht man halt, weiß ich nicht, am Flughafen natürlich mit dem Kuchen oder so, wie jetzt vor ein paar Jahren, aber dann weiß man schon eher, wie man sich einfach verhalten muss. Mit 15 ist einem das ja so egal, wenn man so überlegt, wir hatten früher in der Schule eine, die kam aus Afghanistan. So, heute würdest du so denken, boah, krass, und würdest die ausfragen wollen. Würdest du ihr den Sprengstoffgürtel wegnehmen wollen? Genau, das war noch vor 9-11. Danach haben wir uns erst angefangen, für sie zu interessieren, weil wir natürlich, bis sie dann von der Schule geflogen ist, ganz den Terror gemacht haben. Und ganz viele Petitionen unterschrieben haben, aber davor. Ihr habt Terror gemacht. Ja, genau. Davor haben wir nicht so wirklich viel mit ihr geredet. Heute denkt man natürlich, ach Mensch, schade, das wäre ja eigentlich mal ganz interessant gewesen, weil das ja ein ganz anderer Land ist. Naja, gut, aber die war auch unverhüllt, also wer weiß, wahrscheinlich eh schon mit 10. Dann. Naja, gut. Egal. Deswegen, also Frankreich würde ich sagen, es ist schwierig. Humor in einer anderen Sprache ist auch schwierig. Da hast du auch eine ganz andere Satzstellung. Dann, was willst du denn? Dann sagst du was auf Französisch, dann musst du irgendwie oder bof oder non noch so hinten dran packen, um auszudrücken. Bof. Bof. Bof. Non. Um auszudrücken, dass es ein Gag war. Das ist schwierig. Was also kann man da machen? Ja. Ich habe ja einen Austausch. Das ist übrigens immer so, du hast ganz gute Tipps immer und ich komme immer mit irgendwelchen Geschichten aus meinem Leben, die nicht weiter, die uns ja einfach nicht weiterhelfen. Ja, weil ich kein Leben hatte bis vor 2 Jahren. Ja, gut, aber dafür hast du wenigstens tolle Tipps. Also ich war auch im Schüleraustausch, als ich 15 war. Es war allerdings nur eine Woche. Also es war super einfach, super überschaubar. War für mich damals aber auch schon so, puh, eine Woche, das erste Mal alleine von zu Hause weg. Also war schon eine große Sache. Das Respekt. Ist ewig. Also, dass du es überhaupt erst machst, dazu schon mal Gratulation. Ja. Und ich kenne dieses Gefühl, dann auch alleine zu sein, weil du hast dann wirklich erstmal, wenn du ganz alleine bist, keiner kennt dich, die Leute sprechen eine andere Sprache, die Leute haben alle Damenbärte und so weiter. Dann denkst du erstmal, wo bin ich hier gelandet? Ich kann also deinen Gefühlszustand gerade sehr gut verstehen, vielleicht hilft dir das ja ein bisschen, dass du denkst, ja, ey, das hatten schon alle und wahrscheinlich wird es deinen Klassenkameraden auch so gehen, auch wenn sie irgendwie jetzt auf Facebook posten, wie glücklich sie gerade sind. In Wirklichkeit sitzen sie zu Hause und weinen. Ich kann dazu nur sagen, es ist vielleicht gerade einfach so ein Gefühl, die Leute werden sich schon für dich interessieren, sie glauben aber wahrscheinlich, dass du einfach nicht zugänglich bist gerade, weil du eben auch dann dich jetzt zurückgezogen hast und dann denken die eben wirklich, du interessierst dich nicht für die, die denken, du bist arrogant, die denken, du bist unlustig, weil du Gags machst, die Leute nicht verstehen. Also müsstest du quasi, bist du jetzt quasi an der Rolle, auf die Leute zuzugehen, sonst wird das nichts. Du musst mal fragen, du brauchst auch nur einen einzigen Anlaufstation. Eine Person, mit der du dich gut verstehst und dann hast du eine schöne Zeit dort. Machen mit einem Franzosen rum. Ja, wollte ich eigentlich auch sagen. Such dir, also knutschen, ne? Nur ja, nur knutschen, ja? Nur knutschen. Nur knutschen. Das ist dann dein... Knutschen. Das ist dein, ne, ein bisschen, ja, hier, mon amour, bla bla bla, tu... Trebel. Was ist ich denn? Nebo ist das. Aber egal. Ja, irgendwie ist das übliche. Trejoli, wollte ich eigentlich sagen. So, das Bo, ja, genau. Und so, und dann läuft das schon, ja. Ah, gut, du bist natürlich sehr groß. Ah, dann bist du raus eigentlich. Ich hatte meinen ersten French Kiss mit einer Französin auf eben besagten Schüleraustausch. Meinen ersten Siehst French du wohl. Kiss hatte ich da. Ja, das war ganz klasse. Das war eine ganz tolle Romanze. Wir waren danach auch so ineinander verliebt und haben dann 3 Wochen später per E-Mail Schluss gemacht. Sie hat gesagt, sie will nie wieder was mit mir zu tun haben, weil ich gesagt habe, wir machen jetzt erstmal Schluss, wir sehen uns ja erst in einem halben Jahr wieder. Habe ich gesagt, ich kann diese Ehe nicht aufrechterhalten. Ich muss es jetzt beenden. Ja, war echt süß, war eine richtig schöne Romanze. Ich weiß auch noch ganz genau, da sind wir, ich zum ersten Mal quasi Händchen halten durfte, da sind wir nebeneinander gelaufen, dann kam ein Laternenpfahl, der hat uns quasi getrennt, ich musste links, sie musste rechts daran vorbeilaufen. Ich habe so getan, als sei ich mit dem Arm hängen geblieben, weißt du, so an dem Laternenpfahl. Ja. Und dann musste sie mich quasi, weil sie ja dann schon ein paar Schritte nach vorne gegangen ist, wieder zurück und mich abholen und seitdem haben wir Händchen gehalten. Und dann haben wir rumgemacht, was das Zeug Wie alt warst du da? 15. 15, siehst du, ich dachte mal, ich bin schon... so mega frühreif, weil ich mit 23 schon das erste Mal geküsst habe, aber ist ja gar nicht. Da bist du ja noch vor mir dran gewesen, das ist ja krass. Ja, also 15 oder 14 war es. Denkt man ja gar nicht. Irgendwie sowas. Ja, also das ist schwer, wenn man nicht sofort einen guten Start hat in so einem Austausch. Ja, dann wird es eigentlich wirklich schwer. Ich würde sagen, entweder du suchst dir einen Typen, über den du dann an neue Leute rankommst. Such dir eine Frau, die Typen wollen, all dieser. Die sind in dem Alter. Einen 15-Jährigen willst du nun wirklich nicht haben. Da kommst du zum ersten Mal unten ein bisschen Saft raus und so. Du willst nicht die Erste sein, die den Saft irgendwie in die Hand nehmen muss. Also lass mal schön die Typen in Ruhe. Mach mit einer Frau rum. Nimm doch die Chance und sammel ein bisschen lesbische Erfahrung mit einer Französin. Okay. Super, wie du gerade von der elterlichen Rolle in die geile Voyeur-Rolle gewechselt bist. Und schick mal Fotos. Schick Alter. Mal Fotos an, um Gottes Willen. Jesus Christus, Moment mal, wieder, Knast. Kannst du mal wieder den Tab öffnen? Ich habe den immer offen mit dem Jugendstrafrecht. Das müsste eigentlich Volljährigkeit ja, und so. Habe ich mir auf den Unterarm tätowiert, kannst du jederzeit nachlesen. Ist in Österreich anders. Also manchmal muss ich, wenn ich am Wochenende weg bin, dann weißt du Bescheid. Dann nur, um die deutschen Gesetze auszuhebeln. Ich würde, ja, das ist das Einzige, was man machen kann. Man sollte sich nicht anbiedern an die Kultur. Sei einfach du selbst und versuch, weiß ich nicht, kauf dir mal eine Baskenmütze, renn mit einem Baguette irgendwie zur Schule. Also, dass man so wirklich ein bisschen unterschwellig versucht, sich an die Kultur Ich bin eine von euch. Mal dir doch mit dem Edding so einen kleinen Damenbart an die Oberlippe. So nämlich. Ja, das könnte doch passen, ja. Und dann das Übliche, ich weiß nicht, was mögen Franzosen denn noch? Analsex, glaube ich. Aber das hat jetzt in deinem Leben noch nichts zu suchen. Das sind eher Muslime, ne? Oh Gott, wir werden von so vielen Bevölkerungsgruppen angegriffen. Nein, also erstens, du bist nicht alleine. es ging vielen so, es wird sehr vielen so gehen und es ist völlig normal, dass du dich alleine und fremd fühlst und so. Zweitens, geh auf irgendeine Person, die ganz nett ist, geh mal mit der irgendwie, frag mal, ob ihr joggen gehen wollt oder keine Ahnung, gemeinsames oder mal essen gehen oder so. Was macht man heutzutage? Spielt man ein bisschen, geht man Bubble Tea trinken oder so, macht man das noch, ja? Ja. 2016, 17? Ansonsten Kalender kaufen und die Tage abreißen und bald bist du ja wieder zu Hause und dann wird's besser. So machst du das und hör unseren Podcast, ja. Vielleicht kann der dich ja so ein bisschen aufheitern, weil der ist nämlich sehr unterhaltsam. Ja, und bald auch mit französischen Untertiteln. Ja, aber ernsthaft, hör ein bisschen Podcast und so, wenn du alleine und traurig bist. Muss ja nicht nur unserer sein, es gibt bestimmt auch noch andere. Ich wüsste jetzt keine, ich muss mich kurz übergeben. Kannst du mal die nächste Frage vorlesen? Könnt ihr natürlich die 10 anbieten, wo Floti mitwirkt, ne? Ja. Habe ich hier noch eine? Ja, die ist so, nee, achso, willst du noch eine? Hier, Moment. Ne? Gib mir ruhig noch eine. Ich kann dir mal... Also das unterste könntest du entweder das ganz knapp oder ja. Okay. Oder eins von oder dieses mittlere. Oh, da lacht er. Scheint richtig lustig zu sein. Okay, nee, die nicht. Also, dann nehmen wir doch die. Hallo, ihr Süßen. Mein Problem ist, dass ich keine Lust habe auf Sex mit Frauen. Bin selber männlich, 28. Hey, Moment. Ich masturbiere viel und denke, okay, Lars, ist das wieder eine Prankmail? Hast du mir wieder internen Mailverkehr von mir raus? Den Arsch. Ich masturbiere viel und denke dabei zwar natürlich immer an Frauen und wie toll der Sex wäre, aber auf den Akt selber habe ich keine wirkliche Lust. Ich will nicht reden, mir ihre Probleme anhören oder darauf achten, nichts einzusauen. Ich will einfach nur kommen, schreibt er. Was ist eure Meinung dazu? Soll ich aufhören zu wichsen und das mal wieder mit Frauen tun? Oder sollte ich so weitermachen? Mit viel Liebe, der Herr Vollmilch. Herr Vollmilch ist 28, oder was? Ja. Fragt, ob er so weitermachen soll. Ich glaube, erst. Nein. Ich glaube, du solltest nicht dein Leben lang weiter masturbieren. Doch, solltest du. Aber nebenbei kannst du ja auch noch Sex haben. Ja. Du solltest einfach nur kommen. Komm doch einfach mal wieder. Komm doch einfach dein ganzes Leben lang. Komm mal klar. Lehn dich mal zurück. Fahr mal nach Frankreich in Schüleraustausch. Ja. Komm doch auf deinen eigenen Oberkörper. Ist doch viel schöner, ja. Aber da komm doch mal auf den Fetten in der ersten Kneipe da, dieser Schlägertyp da. Auf den kannst du schön draufwichsen, alles einsauen. Finde ich übrigens sehr lustig, dass er schreibt, wenn wir nicht darauf achten, dass er nichts einsaut. Was? Ja, sind ja nicht deine Sachen. Also, erstens gibt es natürlich diese. Gibt es natürlich so Latex-Bettlaken, ne? Da wird nichts eingesaut. Dann kann man natürlich auch eigentlich die ganze Wohnung mit Zeitungspapier auslegen. Es gibt ja da schon Möglichkeiten, das zu verhindern. Witzig finde ich, dass er schreibt, auf den Akt selber habe ich keine wirkliche Lust. Ich meine, die 2 Minuten würde er sich da wohl aufraffen können, ne? Das ist ja jetzt nicht so schwer. Das kriegt mir der Akt. Ist doch wohl eher, sagen wir mal ehrlich, der Akt ist ja nur wirklich eine Sache von 10 Sekunden und dann 2 Minuten entschuldigen. Mehr ist doch nicht. 3 Minuten weinen. Ja, also von daher, das kriegt man dann auch noch hin. Also ich glaube, dass der gute Herr vielleicht noch nicht so guten Sex in seinem Leben hatte, um das jetzt mal ganz ehrlich und heiter zu sagen, weil tatsächlich kenne ich diese Gefühle, ich kenne das auch, I feel you. Ich hatte das auch eine Zeit lang. Wenn man unzufrieden mit seinem Sexleben ist, dann denkt man sich, ey, meine Hand kann das besser als jede andere Hand. Und warum mache ich nicht einfach immer mit meiner Hand Sex und lasse die anderen dann weg? Ne? Ja, bei dem anderen ist immer noch ein Ring oder sowas dran oder die Zähne sind im Spiel und so weiter. Und dann lieber schön. Da sind noch Handschellen dran. Ja. Ja, komplett absurd, ne, dass einer Frau in der Hand ein Ring ist, Andreas. Ja, ja. If you're happy and you know it, clap your hands. Nein, ich wollte was anderes sagen. If you like it, put a ring on it. Ach, egal. Das okay. Wird nichts mehr. Insofern habe ich das auch mal gedacht. Aber das lag einfach daran, dass ich nicht zufrieden mit meinem Sexleben war. Das heißt, du brauchst erstmal eine richtig schöne, geile Frau, mit der du richtig hart bumsen kannst. Nee, du brauchst, ja, brauchst guten Sex, will ich einfach nur sagen damit. Ja, was heißt Sex? Der Mann will einfach nur kommen. Er hat keinen Bock auf dieses Gelabere, dann dieses scheiß Ausziehen, dann hat sie irgendwie 3 Oberteile an, dann ist eins ist irgendwie ohne Ärmel, das hängt nur so rum, das andere ist verschnürt. Da hängt ein Ring noch dran. Aber es ist kein wirklich verschnürt, man kann es einfach nur, man kann es gar nicht öffnen, es ist einfach nur hinten eine Schleife dran, das dritte ist ein BH, der nicht richtig aufgeht, dann sind da diese Klammern, es sind aber nicht die Klammern, sondern die, also das ist nur Show. Also du hast ja gut bei den Pornos aufgepasst, oder wo warst du? Ja, dann Infos? Haben die da 4, 5 Sachen an, dann hast du schon wieder keinen Bock. Also, und dann muss man darauf achten, nichts einzusauen. Das ist der also beste das Punkt ist, der Nachricht. Da kann man schon mal so ein Frustmasturbieren haben. Das kann sich über Monate hinziehen, dass man so viel Wut auch angestaut hat, dass erstmal gar kein Samenflüssigkeit kommt, sondern nur Wut, die man erstmal alles abschrauben und muss. Und die stinkt. Die stinkt und saut die Sache rein. Dann kriegst du wochenlang nicht weg. Dann wischt man sich das selbst aus dem Gesicht und es ist nur die Wut und dann muss man aufpassen, dass man mit dem Gesicht nicht alles vollsaut. Oh Mann, ey. Alles mit dem Vollsau, das klingt so ein bisschen, darf ich raten, du hattest eine Freundin, die sich dann nach dem Sex beschwert hat, keine Ahnung, dass du falsch gekommen bist oder so, weißt du das? Oder die falsch dann irgendwie gekommen. Hinterher sich geärgert hat, dass es irgendwie ein bisschen klebrig war oder so, weißt du, so eine Freundin, die einfach keine Ahnung von Sex hat, weißt du, beim Sex muss es kleben. Oh Gott. Zur Hölle. Ja, man kann ja auch so lange, du kannst ja auch Sex haben und dann zum, wenn du einfach nur kommen willst, in Ruhe gehst du dafür, das machst du dann abends. Holst dir eine Frau, mit der du so lange schläfst, bis du kurz davor bist, einen Höhepunkt zu haben und dann gehst du einfach nach Hause. Und dann und einfach nur kommen. Dann einfach nur kommen in Ruhe. Ich glaube, dann hast du auch keinen Bock mehr auf kommen. Sag ich dir ganz ehrlich. Meinst du nicht? Ja, habe ich wohl. Ich glaube, der Typ schon, Mann. Meinst du, er hat immer noch Bock auf? Ich glaube, der Typ fährt in der Bahn und hat die eine Hand in der Hosentasche, ne, weil er einfach nur kommen will. Aber er kommt nie an. Er kommt nie an. Ja, also schön mal verschiedene Sexpartner ausprobieren. Irgendwann wird eine dabei sein, bei der du sagst, okay, das ist besser als meine rechte Hand. Oder sagen wir, die kommt zumindest annähernd an meine rechte Hand ran. Oder linke, je nachdem. Oder dir endlich eingestehen, dass du schwul bist und es mal mit dem Typen versuchen. Kannst auch machen, ja. Wir sind offen dafür, komm vorbei. Dreier bieten wir recht günstig zurzeit an. Ja. Sommerschlussverkauf. Haben wir noch eine Frage? Oder wolltest du noch was dazu sagen? Willst du noch ein bisschen... Einfach nur was vorlesen. Ich will einfach nur kommen, Lars. Ich habe auch keinen Bock, dass du mir beim Wichsen zuguckst. Ich will hier einfach nur in Ruhe kommen und alles vollsauen. Herrschaftszeiten. Aber finde ich gut, Herr Vollmilch hat das gut geschrieben. Herr Vollmilch, alles voller Vollmilch. Herrschaftszeiten. Also ist da noch eine? Ja, da ist da noch einer, ne? Die Trennungsfrage habe ich hier noch. Ja, lies mal vor. Ich wollte wissen, wie eure erste Trennung euch beeinflusst hat. Was hat es euch gelehrt? Wie seid ihr damit umgegangen? Kein Name darunter. Kein Name? Ja, da musst du einen erfinden. Herr Sauerbier. Herr Sauerbier. Ja, du warst so brandheiß darauf, diese Frage zu beantworten. Nö, überhaupt nicht. Nein, ich finde... Was ist, also erste Freundin, was ist eine Freundin, ne? Also man hatte irgendwann mal so eine Kindergartenbeziehung mit 14, 15 oder so und hat mal irgendwie nur so auf dem Austausch, Frankreich-Austausch, irgendwie so eine Französin weggenattert. Ja gut, wir hatten wirklich nur... Die Handballerin, die Große. Der Riese. Die Riesenfrau. Nein, wir haben wirklich nur rumgemacht. Mit 15 hatte ich nun wirklich noch keinen Sex. Ich glaube, ich wusste da damals auch gar nicht, was nur es ist. Kommen, ja. Nein, voll, einfach nur alles voll sauen. Herrschaftszeit. Und die Trennung von meiner ersten Kindergarten-Dings hat mich einen Scheiß interessiert. So, das war 2 Wochen. Dann die andere war 3 Monate. Das hat mich auch einen Scheiß interessiert. Und natürlich von meiner Riesenbeziehung. Das hat einen natürlich schon mal verändert. Erstmal ist es natürlich eine wahnsinnige Veränderung im Leben, weil du bisher einfach Mensch A warst und jetzt bist du Mensch A plus oder minus, je nachdem, wie es dir geht. Also es verändert einen, weil du was komplett anderes quasi, einen Tagesablauf und sowas hast. Ja. Das ist komplett anders, komplett andere Ansprechpartner sozusagen. Du hast nicht mehr so dein Tagebuch, dem du irgendwie abends immer alles erzählen konntest. Du musst dann irgendwie Andreas immer voll labern auf der Arbeit. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Also viele, viele negative Aspekte. Aber natürlich auch ein wahnsinniges Freiheitsgefühl, dass ich nicht wusste, dass ich das überhaupt vermisst habe. Also dass es das überhaupt gibt, dieses Gefühl der Freiheit, dass ich 8 Jahre lang quasi in dieser Beziehung natürlich nicht hatte, in irgendeiner Weise nicht vermisst habe, aber jetzt umso glücklicher bin, dieses zu empfinden, lieber Andreas. Du bist dran. Ja, das merke ich dir echt an. Was? Ja, also eure erste Trennung, ich weiß gar nicht, hängt das mit der ersten Freundin zusammen, die erste Trennung? Ja, zwangsläufig, ne? Muss man sich von der ersten Freundin überhaupt trennen? Wie? Zwangsläufig, um eine weitere Beziehung einzugehen? Ja, man muss das schon förmlich machen, ne? Ja, du bist ja lange nicht verheiratet, seid, könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Also die erste Trennung, boah, ich habe da gar nicht so ein prägendes Ereignis, um da ehrlich zu sein. Ich finde es eher immer prägender, irgendwie so Zurückweisung oder wenn es überhaupt nicht zur Beziehung kommt, das fand ich immer irgendwie prägender als so Trennungen, weil meist das bei mir eine Folge dessen war, dass das irgendwie ja, also dass ihre Zeit als Au-pair vorbei war oder sowas in der Richtung, dass sie ja, also das war wirklich Faktoren waren, dass man eh immer schon gemerkt hat, ja, okay, jetzt läuft es so langsam auf die Trennung hinaus, sodass das nie so eine richtige Überraschung war. Was es uns gelehrt hat, ist, ja, also ich bin ja eh nicht so der mega Beziehungsmensch, das sind ja immer irgendwie so Techtelmechtel, dann wird das mal ein bisschen ernster, meist das ein bisschen lockerer. Ich glaube, dass natürlich trotzdem das, also wenn es richtig scheiße läuft, glaube ich, wenn man eine richtig traumatisierende Trennung hat, glaube ich, prägt einen das ja schon für den Rest des Lebens. Das kann ja schon sein. Also, oder wenn man richtig verarscht wurde oder irgendwie, das kann ja, glaube ich, schon ewig begleiten, theoretisch. Ja, klar. Okay. Trennung vom Raucherbein ist manchmal auch so ein bisschen prägend fürs weitere Leben. Das war die Frage. Ich muss jetzt auch leider FIFA spielen gehen, deswegen können wir gar nicht mehr groß weitermachen. Ich wollte noch kurz anreißen, weil wir haben wirklich viele Fragen bekommen. Viele können wir auch nicht beantworten, weil es vielleicht teilweise auch zu spezifisch ist und wir denken, dass es dann vielleicht nicht jeden interessiert und so. Wir sind natürlich auch immer an Fragen interessiert, die nichts mit Liebe und Sex und sowas zu tun haben. Deswegen gerne weiter versuchen. Ich möchte hier ganz schnell rüberrutschen. Kennst du? Und zwar über die Sache von Dagobert heißt er und er hat quasi so ein bisschen über Empfehlungen, was Studiengänge angeht, reden wollen. Das können wir jetzt nicht machen, das ist ein Riesentext. Ich habe hier aber Stichpunkte zu folgenden Studiengängen und ich sage immer ein Wort dazu, kannst danach auch, wenn du magst. Politikwissenschaften würde ich sehr empfehlen, habe ich selbst gemacht. Ostasienwissenschaften, viel zu viele Asiaten. Oh, Ostasienwissenschaften? Ja. Japanologie. Ja, ist okay, wenn nicht so viele Asiaten drin wären, könnte man studieren. Lehramt, Politik würde ich nicht machen, weil ich kein Lehrer werden wollte. Aber wenn du Lehrer werden willst, logischerweise solltest du das tun, ja. Psychologie ist, glaube ich, wahnsinnig interessant. Wahrscheinlich musst du da aber voll drin aufgehen, damit du dich auch für die medizinischen Aspekte und sowas interessierst und aufmachst und so weiter. Und dann BWL kann ich persönlich nur von abraten. Ist da eins dabei, dass du auch studieren würdest, wollen würdest? Na, also Psychologie ist doch wohl der letzte Kack. Also wenn das, es gibt doch nichts Schlimmeres als Psychologiestudenten, die im ersten Semester sind, ja, die du dann triffst und dann alles an dir anwenden, ja, wollen. Das, sagen, ja, das ist ja nur, weil so, oh, fuck off. Ja, das ist Riesenquatsch. Also, das ist doch ekelhaft. Aber ich, Erstsemesterinnen sind auch jetzt nicht in meinem... Na, was kommt jetzt? Du willst einfach nur gehen. Du willst gerade einfach nur gehen. Das ist das Stichwort, ihr, ja, Lieben. Lars. Mensch, Andreas. Lars. Das waren unsere Fragen. Das waren eure Antworten. Ja, ja. Nee, du hast es schon falsch gesagt, oder? Naja, du hättest anfangen müssen, sonst hättest du gar nicht dran gedacht. Ach so. Was ist das nochmal richtig? Du musst natürlich sagen. Das waren eure Fragen. Lars, das waren unsere Antworten. Okay, wir üben das nochmal. Naja, wir machen das nächstes Mal. Wir wollten so ein Catchphrase haben, das hat aber nicht funktioniert, von vorne bis hinten nicht. Ihr könnt eure Fragen an uns schicken und zwar gagreflexpodcast@gmail.com. Ich frage mich, ob wir das noch schreiben sollen. Also wenn man uns einen scheiß Podcast hört, dann muss man doch fucking nochmal wissen, ich wo das steht. Das steht überall, Facebook steht, Social, egal. Da könnt ihr uns alles hinschicken, was ihr wollt. Bitte nicht auf Facebook eine Privatnachricht oder sowas hier an unsere Seite. Wir brauchen es gebündelt als E-Mail. Okay, Herr Pausen. Ja, ich habe gerade wieder eins vorhin bekommen und so, haben wir jetzt nicht mehr ausgedruckt gehabt und deswegen kam es vielleicht nächste Woche oder so dran. Schickst uns nochmal per E-Mail. Na gut, können ja auch eine Schriftgröße und Schriftart vorgeben, wenn dir das noch besser passt. Klar. Schriftgröße 11, bitte. Okay. Ansonsten hast du nichts mehr zu erzählen. Ich merke es gerade, du warst richtig on fire. Du hast alles rausgehauen. Ich habe alles, ich wollte einfach nur kommen heute und ich habe alles eingesaut hier, die ganzen Hast Fragen. Du wirklich, ne? Was ist mit deiner Hose los? Ein bisschen mehr Scheiß da drauf. Die Hose muss eh weg. Ja, es trifft ja. Die Hose muss eh weg. Ja. Nein, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mal wieder in diese Psyche einzutauchen von dir. Ja, mir auch. Ich bin immer erschrocken, wie dein Charakter wirklich aussieht von innen. Ich hätte mir eigentlich gereicht, deinen Charakter von außen zu sehen. Jetzt sehe ich immer mehr von dem Inneren. Das war Gag-Reflex-Podcast. Wie heißt der Podcast? Gag-Reflex-Podcast@gmail.com. Hast du es immer noch nicht drauf, oder was? Immer noch nicht drauf. Für heute, wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2, 3 Wochen. Ja, je nachdem, wann ihr es hört, ne? Hört es nicht sofort, dann ist es nur noch eine Woche. Genau, habt einen schönen irgendwas.